Und hier ist Jonas Kutscher am Mikrofon. Guten Abend. Ihr habt abgestimmt und ich habe jetzt die neuesten Campus-Charts für euch. Wir fangen an mit Bilderbuch. Ne? Kaum zu glauben, dass die damals 10 Jahre gebraucht haben, um überhaupt den Hit rauszubringen. 2015 war es dann mit Maschinen endlich soweit und das komplette Album Schick Schock wurde ordentlich gehypt und mit Falco-Vergleichen überhäuft. Im Februar 2017 ist es dann wohl soweit, da erscheint dann das neue Album Magic Life und davon hören wir jetzt auf der 11 I Love Stress von Bilderbuch. Campus Charts. 10. www.campuscharts.de. Latte Art, slowly hand brewed, flat white coffee, sei einfach Kaffee, wenn du tanzt. Fiese Heuschrecken, räudige Immobilienhaie, alles Tiere, wenn du tanzt. Lutherstadt, Wittenberg, Kloppenburg, Hallerns Leben, alles Kreuzberg, wenn du tanzt. Linkin Park, Timmy Bensko, Robin Schulz, Revolverheld, alles Kunst, wenn du tanzt. Schließ die Schuhe in dieser Stadt, weil es keinen Sinn mehr hat, noch ein Weltbild zu vermitteln, das schon durch das kleinste Schütteln deines linken Schulterblatts einfach so zusammenkracht und nur Schutt und Asche ist, wenn du dann am Tanzen bist. Denn dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur allein an deinen Beinen. Dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur allein an deinen Beinen. Dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur allein an deinen Beinen. Dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur an deinen Beinen, wenn du tanzt. Ackermann, Merkel, Jan, Fleischhauer, Voldemort, nette Menschen, wenn du tanzt. Schicker Mac, Tower, Fett, Power, Doppel, Oktachor, Rechenschieber, wenn du tanzt. Doppel 6, Tiki Taka, gegen Pressing, falsche 9, hoch hinein, wenn du tanzt. Dumme Ex-Freunde, Sex, Buddies, Herz, Schmerz, Drama, alles Liebe, wenn du tanzt. Schließ die Schuhe in dieser Stadt, weil es keinen Sinn mehr hat, noch ein Weltbild zu vermitteln, das schon durch das kleinste Schütteln deines linken Schulterblatts einfach so zusammenkracht und nur Schutt und Asche ist, wenn du dann am Tanzen bist. Denn dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur allein an deinen Beinen. Dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur allein an deinen Beinen. Dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur allein an deinen Beinen. Dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur an deinen Beinen, wenn du tanzt. Auf der 10 von wegen Lisbeth mit Wenn du tanzt. Ja, Panik, die haben sich gegenseitig ihre Version der Bandgeschichte erzählt und den Briefwechsel, der dabei herausgekommen ist, den haben sie jetzt so in so einer Art Autobiografie mit dem Titel Futur 2 veröffentlicht. Darauf redet sich Frontmann Andreas Spechtel in gewohnt eleganter Manier in Rage, während der Rest der Crew stoischen Postpunk zelebriert. Ja, Panik mit Futur 2 auf Nummer 9. Format oder Biedermeier, going underground oder friendly fire. Panik im Hotel d'Amour, was macht der Krieg denn in der Lobby nur? Zwischen Stirb oder Frisse, zwischen Peace oder Business, zwischen Exit-Strategien und Input, Output, Mensch, Maschine. Mal ordinär, mal neureich, nobel, hängt man so ab zwischen unten und oben. Hat sich an Witz erstmal Respekt verschafft? Ist das die Polizei, die übers Lachen wacht? Ich geb's zu, es interessiert mich sehr, drüber zu reden, wovon die anderen Leute, wovon die ganzen anderen Leute hier so leben. Living steady, living unsteady, als Schmuck hat man uns diese Ketten angelegt. Madame Monsieur, sie haben sich viel zu lange totgestellt. Madame Monsieur, es geht noch immer um die paar Lebendigen in in einer mausetoten Welt. Weil es nicht einfach, einfach so weitergeht. Weil man kniet, bis man aufsteht und nicht liegt, bis man sich niederlegt. Soll es Leute geben, die sagen, wenn sie Steine brauchen, um uns zu erschlagen, werden sie immer irgendwo, irgendwo werden sie immer eine Mauer abtragen. So finally cast a stone in my direction, durch mich in mir. History beats itself to perfection. Weil man anscheinend keinen Spaß versteht, wenn's um die eigene Verblödung geht. Und weil sich niemand hier erinnern will, nein, weil sich niemand hier erinnern will, schreib's mich von allen Seiten an. Good things won't come to those who run from good day sunshine fun. Du schaust ins Licht und meinst, ich seh den Sunshine nicht. Neither do I, ich seh nur Darkness. Ein Kontinent, ein Bierfest. Lass jetzt den ganzen Journalismus. Guck's ihn für die Miete saufen gegen den Sozialismus. Die Leute warten ja nur drauf, dass endlich wieder einer laut wird. Dass endlich wieder einer auszuckt, was auch immer Hauptsache Blut spuckt. Ich will die Welt einfach verstehen, lass uns die Dinge einfach sehen. Gesagt, getan, einmal an Bord, Millionen Melodien für den Abort. Denn das Ende der Welt wird kein Experiment sein, sondern eher ein Ausflug in die Lüge, die uns aufzog. Ein Lied ohne Strophen, ein Rhythmus aus Chaos, von Athen nach Lagos. Denn wir sind wie Mother Earth, alleine im Weltall, Heimweh überkommt uns überall. Wie Mother Earth, eine von vielen, wie Mother Earth. Stern und Desaster, kosmisches Brachland, zwischen den Grenzen, ein Intervall. Und Nachhall vergangener Zeiten, verschwundener Plätze, in der Zukunft versteckte Länder und Orte. Die Campus Charts. 8. Campuscharts.de. Night Witches Stars von Wolf People in den Campus Charts auf der 8. Und jetzt gucken wir mal ein bisschen weiter. Wir gucken jetzt mal auf eine Band aus Leipzig und Stuttgart. Und zwar geht es um Karies. Die kommen, aus Leipzig und Stuttgart, habe ich schon gesagt. Und die spielen so rauen Post-Punk. Und einen kleinen Fun-Fact dazu gibt es beim Münsteraner Label This Charming Man Records unter Vertrag. Sie haben ein Album rausgebracht, das ist am 4. November erschienen, Es geht sich aus. So heißt das. Die ganze Musik ist zugegeben ein bisschen düster. Aus dem Album Es geht sich aus kommen wir jetzt zu Platz Nummer 7, Keine Zeit für Zärtlichkeit. Campus Charts. 6. www.campuscharts.de. As I look through the window, den schönen Preis an den Hand. Do you remember the magic? The air was really alive. When everything had a meaning, all we can do now is strive. I thought the light would be out there, inside the office to stay. And through the windows I see them, the children walking away. I thought that we would be wiser, I thought the truth would be seen. And as the bubbles are bursting, the world appears so unclean. www.campuscharts.de are numb. Emanuel ist das mit Voices auf der 5 in den Campus Charts. Campuscharts.de Campuscharts 4 www.campuscharts.de Thank you. Campus Charts. Neu 3. Wishing on a memory, hoping you were sitting, thinking of me. Although I played with myself, baby, I had a win. In tribute to a very funky tragedy, plucked a piece of fruit, it wasn't so sweet. Wishing on a memory, hoping you were sitting, thinking of me. www.campuscharts.de I'm when I'm on my own. I put on my crown when I'm on my own. I put on my crown, I put it down. I take off from here. Turning on the tight rope, the edge of the knife. die Campus Charts. 2. www.campuscharts.de. Ist das eine Antwort? Klar bin ich enttäuscht. Ich habe mal gehofft, dass noch irgendwas kommt. Geh, wenn du gehen musst. Woanders ist nicht hier. Du verlässt mich nicht. Ich verletz mich mit dir. Louis ist der Typ mit dem Auto. Louis ist der Typ, der dich abholt. Louis hatte immer schon Freunde. Louis gehört dir seit der Neuen. Louis soll dir sagen, ich lieb. Louis sagte immer nur, sei nicht so gierig, sei nicht immer so gierig. Meine Mutter war neu, 40 Jahre lang, Satellitenfernsehen. Dass sie überall hinbringen kann und du kannst nicht schlafen. Die Straße rauscht wie ein Meer. Die letzte Telefonzelle ist ein betrunkener Einfern. Louis ist der Typ mit dem Auto. Louis ist der Typ, der dich abholt. Louis hatte immer schon Freunde. Rechts und links, die einen werden bezahlt und die anderen wollen gewinnen. Louis ist im Laden und kauft Blumen. Louis kauft immer die falschen, die kann aber rein. Sei nicht so gierig, sei nicht immer so gierig. Du bist nirgendwo allein. Jemand, der an dich denkt. Und du wirst zu Hause sein. Gierig von Die höchste Eisenbahn ist das. Und wir kommen zum Ende. Ich bin hier gleich raus. Mein Name ist Jonas Gutsche. Danke fürs Zuhören und wir kommen zum Platz Nummer 1. The Shins sind das. Aus Albuquerque. Die haben 4 Jahre lang veröffentlichungstechnisch nicht viel Neues rausgebracht. Jetzt gibt es aber was Neues. 1996 wurden sie von James Mercer gegründet. Und der hat sich jetzt darum gekümmert, dass mal wieder was Neues kommt. Ne? Platz Nummer 1, The Shins mit Dead Alive. Schönen Abend noch. Down my never met.